Pressing macht Druck. Die Sportsendung, die sich mit der wachsenden Intoleranz unserer Gesellschaft befasst. Xenophobie und Rassismus. Antisemitismus und Homophobie. Abgrätschen. Pressing bei Bermudafunk. 89,6 in Mannheim und 105,4 in Heidelberg. Ja, seid gegrüßt, liebe Hörer des Bermudafunk, zur Sendung Pressing, der anderen Sportsendung im Bermudafunk, freies Radio im Rhein-Neckar-Raum, zu empfangen auf den Antennenfrequenzen 89,6 oder 105,4 MHz, natürlich auch im Kabelprogramm oder über unseren Livestream, den findet ihr bei vielen Streamanbietern und auch auf unserer Homepage. Ja, und dort findet ihr auch die Mediathek, in der ihr alle Sendungen 7 Tage nach Ausstrahlung nachhören könnt. Ja, am Mikrofon ist heute in der vorproduzierten Sendung Michael. Erste Ausstrahlung der Sendung ist am 6.7. ab 20 Uhr. Hört ihr die Sendung nicht am 6.7., dann läuft sie in der Wiederholung. Hört ihr Pressing nicht auf beim Mutterfunk, dann läuft die Sendung im Austausch. Ja, Urlaubsstimmung auch bei euch. Ja, und im Sport ist außer diesem unnötigen UEFA-Cola-Turnier ja nichts geboten. Darum verbreitet Pressing auch etwas Urlaubsstimmung. Eine wohl aber eher beklemmende Stimmung. Es geht einerseits um den Beta-Antisemitismus. Dazu haben wir Professor Bajor im Interview. Professor Bajor ist wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für Holocaust-Studien am Standort München. Ja, und gegen Ende der Sendung noch ein Beitrag von Radio Korax aus Halle zum Neonazi-Angriff Lok Leipzig-Hools 2019 auf Mallorca. Ja, Sommerzeit, Badezeit, doch nicht für alle waren die Seebäder in Deutschland zugänglich. Juden zum Beispiel waren in Bädern teilweise ausgeschlossen. Ja, Herr Professor Bajor, Sie haben den Bäder-Antisemitismus historisch untersucht. Aber fangen wir zunächst mit den historischen Wurzeln des Bäder-Antisemitismus an und gehen zurück ins 19. Jahrhundert. Wie hat sich das Baden in den Seebädern eigentlich entwickelt? Ja, im 19. Jahrhundert können wir nicht von einem Massentourismus sprechen, wie wir ihn heute kennen. Die Reise ins Seebad war eigentlich ein Privileg führender Gesellschaftsschichten. Es war zunächst der Hochadel, der Adel, der Kurorte und Seebäder aufsuchte. Dann kam das Bürgertum hinzu, aber selbst vor dem Ersten Weltkrieg haben wir dann eine sogenannte Reiseintensität von maximal 15% der deutschen Bevölkerung, die sich eine Urlaubsreise leisten konnten. Arbeiter zum Beispiel hatten vor dem Ersten Weltkrieg überhaupt keinen Urlaub. Und damit war Reisen ein Privileg des Wohl, und wer reiste, der zeigte damit auch, dass er es zu gesellschaftlichem Ansehen gebracht hatte. Und der sogenannten Repräsentation, wie das hieß, also der Selbstdarstellung durch Kleidung, Habitus und dergleichen mehr, in diesen Bädern kam eine sehr große Bedeutung zu. Viele Seebäder waren ja auch äußerlich, wenn wir heute mal die sogenannten Kaiserbäder auf Usedom nehmen, die wirken ja wie eine Kopie der bürgerlichen Gesellschaft, wie Villenvororte, die man aus dem Westen Berlins sozusagen an die See verpflanzt hatte. Und diese Aufladung als Statussymbol trug dann auch zur Ausgrenzung derjenigen bei, die sich als wirtschaftlich sehr erfolgreich erwiesen hatten im Laufe des 19. Jahrhunderts, die jüdische Minderheit, die ja früh verbürgerlichte und über Bildung aufstieg, einen Aufstieg vollzog und dann sozusagen an die Tür der sogenannten guten Gesellschaft anklopfte und aber von den Etablierten gerne auch als Parvenus, als Emporkömmlinge oft wahrgenommen wurden. Und dann war natürlich dieser Bäder-Antisemitismus auch immer ein Spiegel des allgemeinen gesellschaftlichen Antisemitismus in Deutschland, der dann gewissermaßen auch in die Bade- und Erholungsorte hinüberschwappte. Ja, Sie haben schon den allgemeinen Antisemitismus angesprochen. Wohlgemerkt, wir sind immer noch im 19. Jahrhundert, lange vor der NS-Zeit. Wie sehen Sie den Antisemitismus abseits der Seebäder in der damaligen Gesellschaft verankert? Ja, es gab ja antisemitische Parteien im Deutschen Reichstag. Der Antisemitismus war eine durchaus beachtliche politische Bewegung im Kaiserreich, aber doch weit davon entfernt, so etwas wie Mehrheiten oder Ähnliches generieren zu können. Das verändert sich dann deutlich stärker nach dem Ersten Weltkrieg, als der Antisemitismus zum Kitt einer rechtsradikalen Subkultur wird und als nach der Kriegsniederlage es sozusagen einen Bedarf an Verschwörungstheorien gibt, die dann Schule machen und man braucht Sündenböcke, die für die Kriegsniederlage verantwortlich gemacht werden. Und dieses Milieu von Rechtsradikalen, von Freikorps nach dem Ersten Weltkrieg radikalisiert dieses Phänomen, das aber im 19. Jahrhundert durchaus in der deutschen Gesellschaft angelegt ist, mit der viele in der bürgerlichen Gesellschaft ja auf den Aufstieg der Juden ins Bürgertum auch durchaus reagieren. Ich glaube, um den Umfang der Diskriminierung darzustellen, sollten wir ja die einzelnen Bäder beleuchten, wie die sich teilweise positioniert haben. Sie haben da recht umfangreiches Material gesammelt. Ja, schaut man sich so die Topografie der Seebäder etwa in Deutschland an, dann fällt auf, dass sich manche Seebäder, die sozusagen so die Latecomer der touristischen Entwicklung sind, gerne und ein eher mittelständisches Publikum angezogen hatten, dass die sich gerne gegenüber etablierten, internationalen und dann eher liberaleren Seebädern positioniert und in der Nachbarschaft der ostfriesischen Inseln hatte sich dann Borkum sehr stark positioniert, auch als Zielort dann für eher antisemitisch gesinnte Gäste. Und Borkum ist so einer der frühen Hotspots des Seebäder-Antisemitismus in Deutschland. Auf Usedom können wir ein ähnliches Phänomen feststellen, wo Zinnowitz eher ein Ort war, der antisemitisch gesinnte Gäste anzog, sich auch in entsprechenden Bade- und Reiseführern präsentierte, wohingegen Heringsdorf gewissermaßen auf Usedom der etablierte Ort war. Und diese Topografie bildete sich eben schon im späten 19. Jahrhundert aus, dehnte sich aber dann nach dem Ersten Weltkrieg durchaus weiter aus. Es gab ja zahlreiche sogenannte Warnlisten, die etwa in der deutsch-jüdischen Presse abgedruckt wurden. Das heißt, Juden konnten nicht einfach irgendwo hingehen und Urlaub machen, sondern mussten sich vorher informieren. War ich in einem bestimmten Hotel überhaupt erwünscht oder an einem bestimmten Ort oder wenn man nicht Gefahr laufen wollte, da angepöbelt zu werden oder gar des Hotels verwiesen zu werden, denn Hotel- und Pensionsinhabern aber durften sich ihre Gäste aussuchen. Man konnte ihnen das nicht rechtlich nicht verwehren. Und ehe man das auf sich nahm als deutscher Jude, hat man sich natürlich an jene Orte, jene Hotels gehalten, die sich da diesen antisemitischen Strategien verweigert haben. Ja, das nahm ja dann auch Formen an, dass es sogar, ich sag mal, ins Volksgut übergegangen ist. Spottlieder, Spottpostkarten, alles gegen Juden gerichtet, alles noch im 19. Jahrhundert. Ich denke, da können Sie auch noch ein paar Beispiele nennen. Ja, was wir feststellen können, ist an manchen Orten, vor allen Dingen unter dem Einfluss der antisemitisch gesinnten Gäste, es ist nicht so sehr eine Sache der dort wohnenden Einheimischen, aber auf dieser Basis verfestigt sich oft so eine antisemitische örtliche Kultur. Kurkapellen beispielsweise spielen bestimmte Lieder, auf Borkum etwa das sogenannte Borkum-Lied nach der Melodie des Kaisermarsches Hip Hip Hurra. Und dieses Lied hat dezidiert antisemitische, antijüdische Zeilen, also Schlussverse Und wer da naht mit platten Füßen, mit Nasen krumm und Haaren kraus, der soll nicht deinen Strand genießen, der muss hinaus, der muss hinaus. Und ähnliche Lieder, die dann von den Badegästen auch noch gesungen werden, um so die Ausgrenzung der Juden auch symbolisch öffentlich zu vollziehen. Solche Lieder gibt es auch andernorts. Es gibt das sogenannte Zinnowitz-Lied, das Wange-Ruger-Judenlied und ähnliches mehr. Und diese Lieder werden oft auf Postkarten gedruckt, die dann in den jeweiligen Andenkenläden der verschiedenen Orte zu kaufen waren. Und so konnte man solche Postkarten auch Bekannten und Familienangehörigen nach Hause schicken aus dem Urlaub. Auch das sind so verfestigte Formen einer antisemitischen Kultur, die sich da an einzelnen Orten abgezeichnet hat. Bobo mansion on the hillside. The sports car comes driving down the road and pulls up into the driveway. And the story does unfold. She's standing by the road of Denver, where the roses are in bloom. Looking out in the Atlantic Ocean, and in her head she hums this tune. Thank God the dark nights are drawing in again. It's high, summer's got me down. Cause I wait till the end of August, I get off this merry-go-round. They shut him out of paradise, call him Lucifer and frown. She took pride in what God made him, even before the angels shut him down to the ground. He's a light out of the darkness, and he wears a starry crown. If you see him, nothing's shaking. As high as someone's got him low down. Got him low down. Checked into the tiny village by the lakeside. Settled down to start anew. Far away from the politicians and the many chosen few. Far away from the jealousy factor and everything that was tearing him apart. Far away from the organ grinder and everyone that played their part. And they shut him out of paradise, called him Lucifer and frown. Cause he took pride in what God made him, even before the angels shot him to the ground. He's a light out of the darkness, and he was a starry crown. If you see him, nothing is shaking. High summer's got him low down. bubblegum lowdown. I've stumbled on the rebound. I've stumbled, got 'em lowdown. I've stumbled on the rebound. I've stumbled, got 'em lowdown. Lowdown. Ja, Seebad hängt ja auch eng mit der Seefahrt zusammen. Ja, und meist konnte man wahrscheinlich schon an den Seebädern erkennen, unter welcher Flagge sie fuhren. Denn auch da haben die Seebäder teilweise eindeutig Position bezogen. Ja, auch hier sind es vor allem Gäste. Also es war lange Zeit üblich, vor allem dann in den 20er Jahren üblich, wenn man da einen Strandkorb gemietet hatte, dass man da an dem Strandkorb eine Flagge befestigte, mit der man seine politische Gesinnung kundtat. Und es war bezeichnend für die doch geringe Verankerung der Weimarer Republik, der Weimarer Demokratie unter den Eliten, dass das sehr oft keine schwarz-rot-goldene Fahne war, sondern meist schwarz-weiß-rot. Die Fahne des vergangenen Kaiserreiches. Teilweise haben auch Badeorte, Kurorte dann schwarz-weiß-rot geflaggt, auch teilweise am Verfassungstag der Weimarer Republik als Provokation. Und manche Seebäder an der Ostsee Prerow zum Beispiel auf dem Darß waren schon Ende der 20er Jahre so nazifiziert, dass dort ganz überwiegend Hakenkreuzflaggen zu sehen waren und diese Flaggen auch von den Gästen da befestigt wurden an Strandkörben oder gar an Fahnenmasten auch gehisst wurden. Und dass der preußische Staat, der ja demokratisch regiert wurde bis 1932 von einer Koalition aus SPD, Zentrumspartei und Liberalen, hat das durchaus nicht hingenommen, hat beispielsweise Ministerialbeamte da auf diese Inseln gesandt. Die haben eine Flaggenzählung veranstaltet und ausgezählt, wie viele schwarz-rot-goldene, wie viele schwarz-weiß-rote Fahnen waren da zu sehen. Es wurden Leute, die schwarz-rot-gold zeichnen, eine Fahne, die damals von Antisemiten auch als Judenlappen bezeichnet wurde, denen wurde teilweise der Fahnenmast abgesägt oder die Fahnen wurden gestohlen, dergleichen mehr, sodass das immer wieder auch einen Anlass zu polizeilichem Eingreifen gab und es da einen ausgedehnten Flaggenstreit in den 20er Jahren in den Seebädern zu verzeichnen war, der nochmal einiges sagt über auch die kulturellen Hintergründe der damaligen Zeit. Jetzt haben wir schon die Etablierung des Antisemitismus im Volksgut, zum Beispiel Lieder, Kunst beschrieben. Und wie haben sich eigentlich öffentliche Einrichtungen mit dieser Frage befasst? Welche Stellung haben die bezogen? Ja, die Badeverwaltung, Kurverwaltung haben sich da durchaus arrangiert mit diesen antisemitischen Gästen, weil die ja auch versprachen, auch wenn ihr euch auch öffentlich antisemitisch positioniert, dann kommen da ein weiteres antisemitisch gesinntes Publikum in diese Bäder hinein. Also haben dem in keiner Weise widersprochen. Der Staat hat lange Zeit eigentlich gar nicht eingegriffen, vor allen Dingen auch im Kaiserreich nicht, weil es ja kein Verständnis gab, in der damaligen Situation, wie wir das heute haben, mit dem Grundgesetz, den Grundrechten, dem Bundesverfassungsgericht, wo es Aufgabe des Staates ist, gegen Diskriminierung in der Gesellschaft aktiv einzutreten. Das war damals nicht der Fall. Für den Staat war das eine Aufgabe des polizeilichen Ordnungsrechts, also nur dort, wo es massiv Juden angepöbelt oder öffentlich attackiert wurden oder die öffentliche Ordnung in Gefahr geriet, griff der Staat überhaupt ein. Ansonsten ließ er das gewähren. Also wenn jemand, ein Restaurantinhaber, der auf seine Servietten druckte, Juden nicht erwünscht, den ließ man da gewähren. Da griff keiner ein oder forderte ihn auf, das zu unterlassen. Das änderte sich so ein bisschen in den 20er Jahren im Übergang zur Weimarer Demokratie. Vor allem im demokratischen Preußen ließ man sich das nicht einfach gefallen. Der zuständige Regierungspräsident etwa, der auch für die Insel Borkum zuständige Regierungspräsident, ließ sogar Polizei auf die Insel kommen und verhaftete die Kurkapelle nach dem Spielen entsprechender antisemitischer Lieder. Und man versuchte auch auf gerichtlichem Wege dagegen vorzugehen, oft nicht mit Erfolg, bisweilen aber schon. Also und durch entsprechende Gerichtsurteile gelang es beispielsweise den größten Hetzer auf der Insel Borkum, das war der örtliche Pastor Ludwig Münchmeier, evangelischer Pastor, den von der Insel zu vertreiben. Der wurde dann später ein sogenannter Reichsredner der NSDAP, also einer der berüchtigsten antisemitischen Hetzer der 20er Jahre. Ja, und da gab es ja auch das Gerichtsurteil von Aurich, das auch gegen das Borkum-Lied, das wir schon angesprochen hatten. Ich glaube, man braucht es nicht wieder zu wiederholen, aber ja, da haben sich auch Gerichte mit diesem Lied beschäftigt. Ja, also sogar der preußische Staatsgerichtshof. Also nicht immer waren diese Urteile, also die zeigten teilweise auch, wo die Justiz eigentlich stand in den 20er Jahren, oft nicht auf Seiten der Republik. Also da wurde das teilweise ein schon verhängtes Spielverbot für ungültig erklärt mit der Begründung, dass beim Spielen des Liedes das Lied ja nicht gesungen wurde. Das sind so juristische Spitzfindigkeiten, die sich die Weimarer Justiz bisweilen einfallen ließ, um eine gerichtliche Verurteilung der antisemitischen Praktiken zu blockieren. Auch das war nicht immer von Erfolg gekrönt. Im Großen und Ganzen kann man durchaus sagen, dass es in den 20er Jahren zwar zu einer Radikalisierung des Antisemitismus gab, aber dass auch diejenigen, die Gegner des Bäder-Antisemitismus, und das waren ja durchaus nicht wenige, vor allen Dingen die demokratischen Parteien, dass die durchaus hier nicht mehr laissez-faire machten, sondern aktiv auch dagegen vorgingen, in erster Linie in Preußen. Ja, Sie haben schon die Gegner des Antisemitismus angesprochen. Und ja, wir haben jetzt auch schon vor allem die Täterseite beleuchtet. Und wie haben sich eigentlich die Juden mit dieser Situation auseinandergesetzt? Ja, das war ein Thema in der deutsch-jüdischen Presse. Also vor Beginn der Badesaison wurden immer sogenannte Warnlisten veröffentlicht. Also und der Zentralverein Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, der hatte also Abgesandte, die mit Hunderten von Hotels Gespräche führten, um die Frage, ob denn jüdische Gäste willkommen waren. Und wenn nicht, wurde das entsprechend vermerkt, weil sie im Grunde genommen verhindern wollten, dass Juden da unliebsame Überraschungen erlebten. Denn wenn man sich dann anmeldete für einen Urlaub, das erfolgt ja selten oder gar nicht über ein Reisebüro, spielte ja erstmal die Frage, ob man Jude war oder nicht, keine große Rolle. Aber manche haben dann einfach gesagt, bitten Sie, also wenn die dann kamen, ja, wir nehmen sie leider nicht auf. Und insofern war es geradezu notwendig, sich vorab zu informieren. Letztendlich führte das dazu, dass es gewissermaßen immer mehr so jüdische Ferienghettos gab, also bestimmte Orte, wo sich ein jüdisches Publikum ballte, weil es dort auch willkommen war, während andere sich dagegen positionierten. Und auch insgesamt haben sich Juden ja in den 20er Jahren unter dem Eindruck des Antisemitismus immer mehr auf sich selbst zurückgezogen, auf die jüdischen Gemeinden, auf das Leben dort, weil sie im Kern fürchteten, andernorts dann diskriminiert, abgewiesen und ausgegrenzt zu werden. I sit neatly, just like you told me. I don't move, nor I complain. I only speak when I'm hungry. And where there's nothing to say. Ja, andernorts, gutes Stichwort. Jetzt haben wir schon die Seebäder angesprochen. Wie haben sich andere Kurregionen, Ausflugsregionen gegenüber Juden gestellt? Also das Phänomen gab es nicht nur an der See, es gab dieses Phänomen auch in Kurorten im gesamten Deutschen Reich. War da jetzt aber weniger sozusagen ein in der Fläche verbreitet. Es gab ja immer mal so einzelne Orte, die sich positionierten. Und wo das flächenmäßig noch eine Rolle spielte, war dann vor allen Dingen in Bayern nach dem Ersten Weltkrieg. Also München, wo die Hauptstadt der NS-Bewegung oder Geburtsstadt auch des Nationalsozialismus, Bayern hatte dann Anfang der 20er Jahre als sogenannte Ordnungszelle, auch als Hort sozusagen rechtsradikaler Umtriebe, einen massiven Aufschwung des Antisemitismus erlebt. Und in den 20er Jahren wurden dann viele Juden auch aus dem deutsch-österreichischen Alpenverein ausgeschlossen. Das heißt, man durfte jetzt zum Beispiel die Hütten, die Hütten für Wanderer, diese Berghütten nicht mehr benutzen, sodass dann jüdische Wanderer gezwungen waren, gewissermaßen solche Wandervereine zu gründen, die dann eigene Berghütten betrieben, sodass wir da auch wieder so eine Art jüdisches Ghetto mitten in den Alpen hatten. Also da konnten dann Juden hingehen, die gründeten eigene Vereine, den Deutschen Alpenverein Berlin zum Beispiel und andere mehr, die es dann Juden ermöglichten, dennoch auch in die Alpen zu fahren. Aber auf breiter Fläche gern gesehen waren sie dort eben nicht. Und diese antisemitischen Verbände und Vereinigungen haben ganz offen eine sogenannte Arisierung der Alpen entsprechend gefordert. Und auch dort war dann ähnlich wie an der See dieses Phänomen des Antisemitismus in den Alpenregionen durchaus weiter verbreitet. Nicht alle waren dieser Auffassung. Es gab auch dort eben entsprechende Orte, Garmisch-Partenkirchen zum Beispiel zählte dazu, die traditionell auch ein jüdisches Publikum gerne aufnahmen, wo sich auch die bayerischen Gastwirte teilweise deutlich dagegen positionierten, auch weil sie um Einnahmen fürchteten natürlich, weil jüdische Gäste durchaus auch zahlungskräftig waren und ihnen da Kundschaft zu gehen drohte. Aber im Kern war das dann eben auch in diesen Regionen weit verbreitet, aber eben auch nicht nur im Deutschen Reich, sondern ein durchaus auch weiter gespanntes internationales Phänomen. Ja, internationales Phänomen. Wir sind immer noch vor der NS-Zeit, auch vor dem Anschluss von Österreich. Aber ich glaube, in Österreich gab es da auch nochmal eine andere Qualität des Antisemitismus. Wie hat sich der ausgewirkt? Ja, in Österreich hieß der Sommerfrischen Antisemitismus. Also die hatten ja jetzt, sieht man im Habsburger Reich jetzt von dem eher schmalen Zugang da zum Mittelmeer ab. Es gab ja nicht so furchtbar viele Seebäder, im österreichischen Kernland natürlich keines. Und in diesen Erholungsorten hatte sich dann der Antisemitismus auch vor allem nach dem Ersten Weltkrieg in einer besonderen Weise entsprechend radikalisiert. Also mancherorts wurden dann auch bekannte jüdische Persönlichkeiten dann unter aufsehenerregenden Umständen quasi des Ortes verwiesen oder aus diesen Bereichen vertrieben. Österreich ist also in Europa auch nochmal, also hier ein ganz besonderes, prägnantes Beispiel. Aber das gab es eben durchaus auch außerhalb Europas. Also wenn wir die Vereinigten Staaten von Amerika zum Beispiel nehmen, da hat dieses Phänomen des dort hat es Resort Antisemitism, also ein Antisemitismus an Erholungsorten, hat lange nach 1945 angehalten. Also in den 50er Jahren haben rund 30% der Hotels in den USA jüdischen Gästen den Zutritt verwehrt. 1956 nach einer Aufstellung der Anti-Defamation League, das ist jetzt mehr als 10 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, als die USA also eines der schlimmsten antisemitischen Regime der Weltgeschichte niedergerungen hatte. Und wir haben dort auch das Phänomen sogenannter jüdischer Erholungsregionen, vor allen Dingen im Staat New York, in den sogenannten Catskills, also einer Bergregion. Das waren fast rein jüdische Urlaubsorte. Es gab auch fast rein rein schwarze Urlaubsorte, also Urlaubsorte, die nur von einem farbigen Publikum aufgesucht wurden, weil denen ansonsten der Besuch bestimmter Hotels oder Orte schlichtweg untersagt war. Da hatten ganze Städte, hatten entsprechende Verordnungen, dass zum Beispiel Schwarzen das sich zeigen auf der Straße nach 18 Uhr nicht erlaubt war und dergleichen. Miami zum Beispiel in Florida, das waren noch Zustände bis Ende der 60er Jahre, wie man sich das kaum vorstellt. Und auch ein Beleg dafür, dass eben Juden der Zutritt zu den etablierten Clubs auch vielfach da verwehrt wurde und zur guten Gesellschaft verwehrt wurde. Dem hat erst die amerikanische Bürgerrechtsbewegung den Garaus gemacht. Und so haben wir dann seit den 1970er Jahren eine völlige Auflösung dieses Phänomens. Es gibt immer noch so einzelne Hotels tatsächlich, die keine Juden aufnehmen. Aber das sind nur noch winzige Relikte eines einst viel größeren Phänomens. Ja, wie sehen Sie dann als Historiker die aktuelle Diskussion zum Begriff importierten Antisemitismus, wenn man sich so die Wurzeln anschaut? Also es gibt sicher im radikalen Islamismus gibt es natürlich deutliche antisemitische Unterströmungen, die und auch manche Zuwanderer sind sicher in dieser Art und Weise auch sozialisiert worden. Daran kann einerseits kein Zweifel bestehen. Auf der anderen Seite mutet es aber merkwürdig an, wenn jetzt der Antisemitismus sozusagen externalisiert wird und so getan wird, als sei er gar nicht Teil der deutschen Geschichte oder und auch nicht der deutschen Gesellschaft der Gegenwart, denn ein Großteil antisemitischer Übergriffe wird immer noch von deutschen Rechtsextremen verübt, auch muslimische Zuwanderer, das gibt's natürlich, das Phänomen ist auch ernst zu nehmen. Aber gerade die Geschichte hier des Beda-Antisemitismus und die Geschichte des Antisemitismus im deutschen gesellschaftlichen Alltag zeigt doch, das ist jetzt kein Phänomen, das hier von außen kam, sondern eigentlich in der deutschen Gesellschaft seit längerer Zeit verankert war und auch leider immer noch verankert ist. Ja, besten Dank, Herr Professor Bajor. Ich denke, wir haben da etwas Aufklärung sorgen können für die Hörer von Pressing. Und ja, sehr interessant Ihre Arbeiten, wie ich fand. Ja, bitteschön. It's so hard to listen, mind just to use his eyes. All around, gold is glistening, making sure it cuts me down. I don't wanna know about evil, I only wanna know about love. I don't wanna know. Waiting for the planes to tumble, waiting for the sky to fall, waiting for the city down to crumble, waiting till the sea is over. I don't wanna know about people, I don't wanna know about. Die Sendung Pressing im Bermudafunk, freies Radio im Rhein-Neckar-Raum auf den Antennenfrequenzen 89,6 oder 105,4 MHz oder via Kabel oder im Livestream oder von unserer Homepage pressing.blogsport.eu. Ja, erste Ausstrahlung der Sendung ist am 6.7.2021. Hört ihr die Sendung nicht am 6.7., dann läuft sie in der Wiederholung. Hört ihr Pressing auf einem anderen freien Radio, dann läuft die Sendung im Austausch. Ja, 2019 wurde ein senegalesischer Türsteher auf Mallorca von den zwei Leipzigern Nazi Hools, Robert F. und Johannes A., angegriffen. Der Türsteher des am Ballermann gelegenen Megaparks hatte zuvor einen Freund der beiden aufgefordert, die Bühne zu verlassen. Welcher dieser unerlaubterweise während eines Marc-Terenci-Konzerts betreten hatte. Die beiden kampfsporterfahrenen Leipziger griffen dann unvermittelt den Türsteher an, schlugen ihn nieder und traten auf ihn ein, während er noch am Boden lag. Der Türsteher überlebte den Angriff nur knapp. Er ist bis heute teilweise gelähmt und arbeitsunfähig. Obwohl die spanische Staatsanwaltschaft ursprünglich 13 Jahre Haft forderte, sind die beiden Leipziger Neonazi-Hools nur zu 2 Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Ja, über das Urteil und die Bezüge zum Leipziger Fußball sprach die tagesaktuelle Redaktion von Radio Korax mit Bastian. Bastian bloggt seit etwa 15 Jahren über die Leipziger Fußballszene und schreibt damit auch immer wieder über rechtsradikale Umtriebe im Umfeld vom 1. FC Lok Leipzig. Du bist schon lange Teil der Leipziger Fußballszene. Wie hast du damals die unmittelbare Reaktion auf den Vorfall erlebt? Als dieser Zwischenfall, dieser Gewaltexzess auf Mallorca in einem Club mir bekannt geworden ist, hat mich das natürlich auch persönlich sehr erschrocken und betroffen gemacht. Noch dazu, als man dann etwas tiefer in die mediale Berichterstattung eingestiegen ist und das versucht hat nachzuvollziehen. Und die Darstellungen wichen mitunter sehr stark voneinander ab. Zum Beispiel fand ich es damals sehr befremdlich, dass die Leipziger Volkszeitung in ihrer ersten Berichterstattung recht nachlässig umgegangen ist mit diesem Zwischenfall. Er hat dann also so Vertraute der Täter zu Wort kommen lassen und im Prinzip mit dafür gesorgt, diesen Zwischenfall, diesen Exzess, diese wirklich sehr brutale Gewalt, du hast es ja gerade angesprochen, welche Konsequenzen das hatte, herunterzuspielen, zu relativieren. Und das ist eigentlich ein Muster, das ich leider gerade im Fußballkontext seit sehr vielen Jahren immer wieder entdecke. Was glaubst du, wie es zu diesem besonders milden Urteil kommen konnte? Also mild in Bezug darauf gesprochen, dass die Staatsanwaltschaft ja ursprünglich 13 Jahre Haft verlangt hat und es jetzt tatsächlich 2 Jahre geworden sind, die wiederum für 5 Jahre zur Bewährung ausgesetzt sind. Man kann sich natürlich als interessierter Beobachter und auch als politischer Beobachter hätte man sich erhofft, dass die Justiz in dem Fall wirklich ein deutliches Zeichen setzt, dass das am Ende trotz dieser zumindest hohen Strafandrohung, die da zwischenzeitlich im Raum stand, doch nicht so weit gekommen ist, ist auf jeden Fall bedauerlich. Die Angreifer, die Täter sind mit einem recht milden Urteil davongekommen. Das heißt, neben dieser Bewährungsstrafe konnten sich diese Bewährungsstrafe mehr oder weniger erkaufen, indem sie 150.000 Euro aufbringen mussten. Das hört sich erstmal nach einer sehr, sehr großen Summe an. Man darf aber auch nicht vergessen, dass es um die Szene ein sehr breit und engmaschiges Unterstützernetzwerk gibt, für das es offenbar auch kein Problem ist, eine solche Summe aufzubringen. Es gab ja dann schon, oder es soll relativ zeitnah nach dem Überfall 2019 auch Solidaritätsaktionen gegeben haben, das gesammelt wurde, das auf Partys gesammelt wurde und auch entsprechender Merch verkauft wurde. Und so ist es den Angreifern da gelungen, doch recht glimpflich davon zu kommen, was auf jeden Fall bedauerlich ist und politisch eher ein verheerendes Signal ist, weil die gewaltaffine Neonazi-Szene, beziehungsweise die ja dann auch Schnittmengen hat zum Hooligan-Milieu, dass die merkt, okay, der Rechtsstaat kann vielleicht doch nicht so stark zubeißen, wie er es gerne hätte. das wird sicherlich nicht vor künftigen Taten abhalten. Und jetzt ist es ein bisschen aktueller. Relativ kurz nach der Urteilsverkündung haben Leipziger Hooligans ein Soli-Shirt für die beiden veröffentlicht. Du hast ja vorhin auch schon mal auf diverses Merch angesprochen, aber ich glaube, es lohnt sich, dieses Shirt nochmal ein bisschen herauszustellen, weil das vielleicht nochmal eine neue Kategorie aufmacht in der Hinsicht. Das Shirt trägt unter anderem das Logo des Vereins Lok Leipzig, zwei Piktogramme von weißen bzw. den Vereinsfarben entsprechenden gelben Figuren, die wiederum auf eine schwarze Figur einschlagen. Also eine ganz klare Referenz zu diesem brutalen Angriff, den du ja vorhin auch schon ganz richtig als Gewaltexzess bezeichnet hast und auf den sich hier scheinbar immer noch positiv bezogen wird. Ebenfalls auf dem Shirt ist eine Ankündigung, trotz Inselverbot wiederzukommen. Kannst du vielleicht ein paar Worte zum Shirt sagen? Wo kommt das her? Du weißt, Mann, wer dahinter steckt? Ich weiß nicht, ob mittlerweile der erste FC Lok Leipzig weiß, wer dahinter steckt. Ich persönlich kann es jetzt nicht sagen. Ich habe versucht, dem nachzugehen. Aber es ist auf jeden Fall klar, dass, du hast das selber gesagt, mit der Anspielung, mit den vielfältigen Anspielungen, die auf diesem Shirt drauf sind, das ist ein ganz klarer Bezug zu der Gewalttat. Hier wird nicht nur das Opfer verhöhnt, sondern natürlich auch der lasche Rechtsstaat, der da eben nicht Konsequenzen hat walten lassen. Und im Gegenteil, es fällt nicht schwer, das Shirt in diese Richtung zu interpretieren, dass die Hooligans das als Sieg feiern, indem sie eben androhen, sie kommen wieder, weil letztendlich, wie gesagt, sie sind mit einem blauen Auge buchstäblich davongekommen, weil sie eben sich mit einer recht hohen Summe von dieser Geschichte weitgehend freikaufen konnten. Das hat sie ganz offensichtlich ermutigt, da weiterzumachen bzw. neu zu provozieren, sich als Troublemaker Mallorca zu inszenieren. Diese, also auch Aufkleber, die mit diesem Slogan finden sich überall, zum Beispiel auch auf Mallorca oder auch im Stadtbild von Leipzig. Also das ist sehr befremdlich auf jeden Fall, das ist ein verheerendes Signal. Und es ist wichtig, dass es dafür auch eine kritische Öffentlichkeit gibt, dass alle relevanten Akteure da sensibilisiert sind, allen voran auch die Verantwortlichen des ersten FC Lok Leipzig. Ja, du hast jetzt gerade schon mal kurz die Rolle des Vereins angesprochen in der Geschichte. Der hat sich ja zumindest von dem T-Shirt offiziell und ich glaube auch relativ zügig distanziert. Es gab online aber auch Mutmaßungen, dass dieses Shirt, es gab ein Foto mit diesem Shirt, was offensichtlich in der Öffentlichkeit aufgenommen wurde. Es gab Mutmaßungen, dass es teilweise in Vereinsräumlichkeiten von Lok Leipzig passiert sein kann. Grundsätzlich, wie siehst du die Rolle von dem Verein? Für wie glaubwürdig hältst du diese Distanzierung? Ganz grundsätzlich halte ich die Distanzierung der Vereinsführung von diesen Personen und von ihren Taten und von ihrer Propaganda für glaubwürdig, das auf jeden Fall. Der Verein hat sich quasi dieses rechte Image über Jahre wirklich mühsam erarbeitet, hat lange Zeit sehr viel dafür getan, dass problematische Fans, die sich in dem Umfeld bewegen, die sich immer wieder positiv auf Lok Leipzig beziehen und berufen, nicht verfolgt wurden bzw. nicht ausgesperrt wurden. Deshalb ist die Situation so, wie sie heute ist. Und in der Tat, es gibt eine Aufnahme von einem Shirt, das überschrieben ist mit Inselverbot. Wir kommen wieder, Troublemakers Mallorca. Und mittendrin ist dann das Logo des ersten FC Lokomotive Leipzig. Bei dem kann man nicht ausschließen, dass das auf einem Vereinsgelände entstanden ist. Zumindest ist aus dem Hintergrund klar ersichtlich, dass es in einem halböffentlichen Raum passiert sein muss. Und im Hintergrund ist vielleicht auch etwas, sowas wie ein Verkaufsstand von Merch zu entdecken. Das soll jetzt gar nicht zu anklagend sein in Bezug auf den ersten FC Lok, also ich will damit jetzt nicht nahelegen, dass dieses Shirt auf dem Vereinsgelände getragen wurde. Ich möchte nur sagen, es ist nicht auszuschließen und bislang konnte es auch noch keiner glaubhaft ausschließen. Und man weiß einfach nicht, in welchem Kontext dieses Bild entstanden ist. Und ich würde es einfach für mich persönlich auch nicht ausschließen, dass sowas passiert, weil ganz klar, man kann jederzeit natürlich ein Shirt anziehen und sich eine Jacke drüber ziehen, dann später die Jacke ausziehen. Insofern ist das sicherlich schwierig. Also man kann den Kontext jetzt einfach nicht so gut einordnen. Aber die Fans, die es oder das Umfeld, das es beim ersten FC Lok Leipzig gibt, diese Mischung aus Neonazis und Hooligans, das ist hausgemacht. Das ist wirklich über Jahrzehnte gewachsen. Und das kriegt man natürlich nicht von heute auf morgen von dem Verein weg. Und die Vereinsführung von heute muss quasi das ausbaden, was ja über Jahrzehnte versäumt wurde. Gerade diese Reisegruppe auf Mallorca, das waren ja, ich glaube, von 70 Personen ist da im Normalfall die Rede, die ja alle scheinbar aktive Fans von Lok Leipzig sind. Aber es gab ja natürlich auch gegen einzelne Gruppen, einzelne Personen Stadionverbote. Inwieweit betrifft das solche rechtseingestellten Gruppen in der Gänze? Findet deren Fansein in erster Linie außerhalb des Stadions statt oder sind viele von denen immer noch regelmäßig vor Ort auch? Es ist also ein Stadionverbot für diese Personen und auch ein Verbot, das Vereinsgelände zu vertreten insgesamt, halte ich in dem Zusammenhang auf jeden Fall für wichtig. Der Verein hat das ausgesprochen und wird es auch immer weiter aussprechen für alle neuen Persönlichkeiten, die da bekannt sind. Aber natürlich muss man auch ganz ehrlich sagen, dass das nur ein sehr begrenztes Mittel ist, weil man weiß, dass sich die Personen, die das betrifft, nicht von heute auf morgen vom ersten FC Lok verabschieden und von ihrem Fan-Dasein. Zum Beispiel merkt man das, oder hat man das in der Vergangenheit immer wieder gemerkt, dass diese Personen dann bei Auswärtsspielen sehr präsent sind, wo dieses Stadionverbot dann eben nicht wirkt. Es gab vor einiger Zeit mal ein Spiel bei den Amateuren von Hertha in Berlin. Da kam es auch zu massiven rassistischen Beleidigungen aus dem Lokblock gegen einen Hertha-Spieler, einen schwarzen Hertha-Spieler. Und ja, das war auch ein kleiner Skandal. Das kam mutmaßlich eben auch aus diesem Bereich. Und solche Beispiele zeigen eben, dass der Verein, der mittlerweile ja schon seit 8 Jahren ungefähr wirklich recht aktiv gegen diese Fans vorgeht, dass er es damit sehr, sehr schwer hat. Und natürlich ist er auch darauf angewiesen, mit allen anderen wichtigen Akteuren zusammenzuarbeiten, mit den Strafverfolgungsbehörden, mit der Polizei etc. Und der Verein hat da auch eine Verantwortung, Informationen offen zu legen und sicherlich auch zu recherchieren, um eben nicht immer wieder von solchen Negativschlagzeilen dann auch übermannt zu werden. Ich würde jetzt gerne noch mal kurz den Bogen spannen. Noch mal kurz zurück zu dem Angriff. Die beiden Täter waren ja nicht einfach nur irgendwelche Fußballfans, sondern tatsächlich trainierte Kampfsportler. Sie haben sich einen Großteil dieser Techniken, dieses Wissens, nach allem, was man weiß, im Imperium Fight Team in Leipzig angeeignet. Das ist ein MMA-Gym, also Mixed Martial Arts. Dieses Gym wird betrieben von Benjamin Brinser, der mittlerweile ja auch in Wurzen Stadtrat ist, aber ansonsten eher aufgefallen ist durch eine recht offensichtliche Neonazi- und Hooligan-Vergangenheit. Es gibt einige Leute aus der Lok-Szene, gerade auch der mittlerweile aufgelöste Szenario-Lok hat in weiten Teilen scheinbar bei Brinser und im Imperium Fight Team trainiert. Ist dieses Gym irgendwie ein Teil der Fanszene? Bekommt man das irgendwie mit? Bekommt man diese Professionalisierung, was Kampfsport, was Gewalt angeht, da irgendwie mit? In Leipzig hat man im Prinzip seit mehreren Jahrzehnten schon die Entwicklung, dass es zu einer Verschmelzung kommt verschiedener Milieus. Auf der einen Seite Hooligans, auf der anderen Seite gewaltaffine Neonazis und dann sind dann sicherlich auch noch ein paar erlebnisorientierte Jugendliche dabei. Das ist unterm Strich ein kriminelles Milieu, das in langer Zeit gewachsen ist und dieses Phänomen dieser MMA-Kämpfer, die sich unter dem oder hinter dem Logo von Lok auch versammeln und sich darauf berufen und extrem rechts sich nach außen positionieren, das ist ein Ausdruck einer gewissen Professionalisierung in diesem Bereich. Ganz klar, die genannten Personen bzw. der genannte Akteur Benjamin Prinser ist gerade in der gewaltaffinen Lok-Fanszene seit vielen Jahren ein Begriff. Und diese Benjamin Prinser, den du angesprochen hast, ist seit Jahren ein bekannter Akteur der gewaltaffinen Lok-Szene und er sitzt ja jetzt auch im Stadtrat von Wurzen und das sind alles Persönlichkeiten, das Umfeld, die auf jeden Fall hochgradig problematisch sind und die es schaffen, mit wiederholten Angriffen auch in Leipzig gewisse Bedrohungsszenarien aufzubauen. Ich möchte da zum Beispiel an 2016 im Januar denken, als eine Gruppe von Neonazis und Hooligans den Stadtteil Konnewitz überfallen hat, also wirklich da durch die Straßen marodiert sind und da Schaufenster zu Bruch gingen. Und das war wirklich eine konzertierte Aktion, die recht erschreckend war. Und das war natürlich auch ein symbolischer Angriff eben auf das linke Leipzig. Und da waren diese Akteure auch beteiligt, die sich zu diesem Umfeld der MMA-Kämpfer zählen. Und das ist auf jeden Fall ein großes Problem, dass unter dem Deckmantel einer Sportart eine Art von Wehrsport betrieben wird, wie früher die faschistischen Wehrsportgruppen. Ja, du hast auch gerade schon mal diese Mischszene angesprochen aus Hooligans, unter Umständen Ultras, Kampfsportlern und auch, ich sag mal, im klassischen Sinne einfach nur Kriminellen. Insofern wäre meine Frage da jetzt ein bisschen in die Richtung, wer hat das in Leipzig auf dem Schirm? Meinst du die Politik, die Stadt, die Zivilgesellschaft hat das auf dem Schirm? Ist da bereit, was zu machen, diese Leute irgendwie ein bisschen einzuhegen? In Leipzig gibt es eine lange Tradition einer sehr aktiven Zivilgesellschaft, sei es aus dem bürgerlichen Bereich kommt, sei es aus dem Bereich der Antifa kommt, immer wieder auf solche Vorfälle und auf solche Verstrickungen aufmerksam macht. Da gibt es auf jeden Fall eine positive Tradition. Da bin ich sehr positiv gestimmt, weil das wird alles sehr genau beobachtet, verfolgt und immer wieder problematisiert. Das ist das eine. Das andere sind die Probleme, die man in Sachsen leider viel zu häufig hat, nämlich mit dem Freistaat und seinen Behörden, die Polizei, der Verfassungsschutz. Die nehmen viel zu häufig, wie es scheint, doch eher die Falschen ins Visier, führen jahrelang sehr aufwendige Ermittlungen in linken Milieu durch, ohne da zu Ergebnissen zu kommen und immer wieder quasi vom Rechtsstaat selbst zurückgepfiffen werden müssen, weil eben die Ermittlungen nicht gerechtfertigt sind. Währenddessen auf der anderen Seite, so ist es der Eindruck, nicht mit der nötigen Härte und Konsequenz dem nachgegangen wird, was es da gibt. Und es gibt, und das ist auch in Sachsen leider viel zu häufig zu beobachten, ganz offensichtlich auch Kontakte, persönliche Kontakte zwischen diesem Milieu der rechten Schläger, der Neonazis, der Hooligans auf der einen Seite und den staatlichen Behörden auf der anderen Seite, wo man nicht so richtig weiß, wer schützt denn jetzt hier eigentlich wen. Und da wandern zum Beispiel mal sensible Informationen aus dem Polizeiapparat in die Szene. Und das ist auf jeden Fall hochgradig problematisch. Das gibt es immer wieder. Da sehe ich schon ein großes Problem, weil Sachsen ein Land ist, das offenbar den Demokraten vor allem misstraut, beziehungsweise denjenigen misstraut, die sich gegen Rechtsextremismus einsetzen, wie zuletzt erst oder aktuell erst die Affäre zeigt über das Ausspitzeln des Verfassungsschutzes von SPD-Regierungsmitgliedern. Ja, das war es dann auch schon mit der Juli-Ausgabe von Pressing in der Erstausstrahlung am 6.7. oder in der Wiederholung auf Bermudafunk 89,6 oder 105,4 MHz oder im Austausch bei einem anderen freien Radio. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet auch wieder am ersten Dienstag im August ein, dem 3.8. ab 20 Uhr gibt's wieder Pressing. Tschüss! Pressing macht Druck! Die Sportsendung, die sich mit der wachsenden Intoleranz unserer Gesellschaft befasst. Xenophobie und Rassismus. Antisemitismus und Homophobie. Abgrätschen. Pressing bei Bermudafunk. 89,6 in Mannheim und 105,4 in Heidelberg.